WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute freie Themen Nacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr mit mir reden oder streiten oder plaudern wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Jacqueline, 22. Hallo. Hallo Domian. Hallo Jacqueline. Ja, meine Liebe, weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich von meinem Stiefvater seit meinem 9. Lebensjahr vergewaltigt worden bin. Und ich das alles nicht so wirklich verarbeiten kann. Mhm. Und auch deswegen mir jetzt schon öfters die Knochen quasi gebrochen habe, weil ich einfach nicht wirklich dabei bin, also mich nicht konzentrieren kann. Du hast dir bewusst die Knochen gebrochen? Ja, nein, nicht bewusst. Also ich bin dann einfach nicht wirklich dabei und pack dann nicht auf und dann... Und dann passiert es? Ja. Welche Knochen hattest du schon gebrochen? Ich habe jetzt erst wieder vor 3 Wochen mir den Fuß gebrochen. Mhm. Und davor bin ich die Treppe runtergefallen, habe mir die Schulter ausgekugelt. Mhm. Und all solche Dinge. Hatte auch einen Rollerunfall, weil ich sag's mal so, ich war nicht wirklich, ich habe nicht aufgepasst. Mhm. Ich war mit meinen Gedanken ganz woanders. Mhm. Und ich verstehe. Ja. Jacqueline, seit dem 9. Lebensjahr sagst du, ja, richtig. Bis zu welchem Lebensjahr ging es denn? Bis zu meinem 15. Lebensjahr. Mhm. Oder 16. Und wie kam es, dass es dann ein Ende nahm? Das war so, er kam ins Kinderzimmer und ich habe dann halt gesagt, nein, stopp, ich will das nicht mehr, hör auf, sonst bringe ich dich um. Mhm. Also es war, Da hast du dich zum ersten Mal so vehement zur Wehr gesetzt und das hat ihn verschreckt. Ja, also ich weiß nicht, ob ihn das verschreckt hat. Auf jeden Fall hat er aufgehört. Also er hat mich in Ruhe gelassen. Mhm. Er hat zwar immer noch Andeutungen gemacht und mir da mal am Arsch gepackt oder so, aber ich habe dann halt gesagt, lass es. Also mit Worten, lass es sein. In diesen 6 Jahren... was hat er gemacht? Hat er dich direkt zum Geschlechtsverkehr gezwungen? Ja. Das heißt, er hat dich vergewaltigt? Ja, mehrmals. Und wie oft kam das in der Regel im Monat oder in der Woche vor? Jeden Tag. Jeden Tag? Jeden Tag. Wer lebte denn in dem Haushalt noch außer du und er? Meine Mutter und ich. Was für ein Verhältnis hattest du denn damals so als Kind und Jugendliche zu deiner Mutter? Nicht gut. Was glaubst du? Hat sie irgendwas gemerkt in der Zeit? Ja, doch, ich glaube das schon, aber ich weiß es nicht wirklich. Warst du mal kurz davor, damals deine Mutter anzusprechen und es ihr zu sagen? Also das war so, ich war in den Herbstferien mit meiner Oma im LKW und sie hatte Gefahrengut drauf und ich musste dann halt bei meinem Onkel bleiben und bei meiner Tante und dann habe ich das halt meiner Tante gesagt, wie Kinder dann halt sind, ich habe ihr dann halt gesagt, ich hatte schon mal mit jemandem geschlafen. Mhm. Und dann guckte sie mich an, du bist noch viel zu jung dafür. Und dann sage ich, ja, aber doch nicht mit Papa. Mhm. Ja, und da war dann halt alles klar. Und da warst du wie alt, als du das gesagt hast? 10. 10. 10. Aber dann hätten, die Erwachsenen hätten doch da alarmiert sein müssen. Ja, also meine Mutter kam das hatte ich vorhin halt nicht erwähnt. Meine Mutter kam, sollte mich abholen und ja, mein Onkel sagte dann halt, nee, stopp, du kommst hier nicht rein, ich muss mit dir reden. Mhm. Ja, weil er das halt mitbekommen hat. Mhm. Und dann hat sie dann halt zu mir gesagt, wie, was ist denn jetzt, erzähl mal, ich möchte das von dir gerne hören. Die Mutter hat das gefragt. Ja, die Mama hat mich das gefragt und dann habe ich ihr halt gesagt, dass mein Papa, ich habe immer Papa gesagt, dass Papa halt mit mir geschlafen hat, als sie im Urlaub war, weil sie hat mich mit ihnen alleine gelassen, 6 Wochen, war mit meiner Oma in Tunesien, schön Party machen und dann hast du es ihr erzählt und wie hat sie darauf reagiert? Ja, sie hat mich gefragt als 10-jähriges Mädchen, ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich Papa anzeigen oder was sollen wir jetzt tun? Und dann habe ich dann gesagt, nee. Das war's. Nee. Mehr hat sie nicht gemacht. Mehr hat sie nicht gemacht und nicht gesagt. Aber bei diesem Gespräch war doch deine Tante und dein Onkel auch dabei. Waren die nicht entsetzt über so eine Reaktion deiner Mutter? Nein, weil sie alle wussten, dass meine Mutter von meinem Opa früher selber vergewaltigt worden ist. Eigentlich umso schlimmer, wenn die das wussten, dass die dann sich nicht mehr für dich eingesetzt haben, die Verwandten. Das haben sie ja offensichtlich nicht, weil es ging ja dann noch 5 Jahre weiter. Ja. Und ab meinem 13. Lebensjahr bin ich dann halt vom Jugendamt zu Jugendamt gelaufen. Und ja, die haben nichts gemacht. Die haben echt nichts gemacht. Das war grausam. Du hast im Jugendamt, als du 13 Jahre alt warst, auch gesagt, dass dein Vater mit dir schläft und die haben nichts gemacht? Ja, die haben nichts gemacht. Ich habe beim Arzt Antidepressiva geschluckt und alles. Das kann man ja fast gar nicht glauben. So lange ist das ja noch gar nicht her. Wenn das jetzt vor 50, 60 Jahren passiert wäre, du bist ja erst 22. Ja. Nochmal, du bist als 13-Jährige, wie kommt man überhaupt dazu, als 13-Jährige zum Jugendamt zu gehen? Das war so, mein Freund und ich haben telefoniert und mein Stiefvater kam rein und meinte dann so, als er reinkam, habe ich mein Handy ganz schnell unters Kopfkissen versteckt, weil ich ja eigentlich schon wusste, was jetzt kommt. Und dann sagte er mir dann halt, zieh jetzt deine Hose aus, ich komme jetzt. Und mein Freund hat das mitbekommen am Telefon. Mhm. Ja, und dann habe ich dann ganz schnell aufgelegt, habe mich dann quasi ausgezogen, hingelegt, weil ich schon wusste, was jetzt passiert. Und ich selber für mich halt gesagt habe, wenn ich das mit mir machen lasse, tut's nicht so weh, dann tut er mir nicht weh. Mhm. Und ja, ich habe es dann einfach zugelassen, Augen zu quasi und durch, wie man immer so schön sagt, aber so einfach ist es nicht. Mhm. Ja, und als mein Stiefvater dann mal endlich fertig war mit seinem Scheiß da, habe ich meinen Freund dann angerufen, dann meinte er so, habe ich das gerade richtig gehört? Und dann habe ich gesagt, ja, hast du. Mhm. Du hast es richtig verstanden. Ja. Und wollte das aber eigentlich erst verneinen, wollte mir irgendwas ausdenken, damit er quasi aufhört, so zu denken. Du vergisst jetzt nicht, wir müssen jetzt zum Jugendamt kommen. Wie du alleine zum Jugendamt gegangen bist, wie das kam, das war die Frage. Ja, das ist es ja. Er hat mir dann halt gesagt, du, wir müssen was tun, wir müssen zum Jugendamt damit, das geht nicht anders. Also, die Initiative kam von dem Freund aus. Wie alt war denn der Freund damals, als du 13 warst? 45? Ja. Du hattest als 13-Jähriger einen 45-jährigen Freund? Ja. Mit dem du auch Sex hattest? Zu dem Zeitpunkt nein. Wie hast du denn diesen sehr viel älteren Mann kennengelernt? Du warst ja ein Kind quasi. Das ist schwer zu beschreiben. Ja, es ist eigentlich ein Freund meines leiblichen Vaters. Weißt du, es wundert mich, dass der dir geraten hat, zum Jugendamt zu gehen, denn du hättest ja im Jugendamt auch über ihn erzählen können und dann hätte er große Schwierigkeiten gehabt. Das habe ich aber nicht getan. Mhm. Sehr verworrene und sehr verrückte Dinge, die da passiert sind in deinem Leben bisher. Mhm. Jacqueline, wann hast du denn zum ersten Mal jetzt richtig offen mit jemandem darüber gesprochen? Wie alt warst du da? richtig offen mit 14. Ja, gut 14. Mit 14? Ja. Also bevor es zu Ende war? Ja, das war auf Karneval. Und mit wem hast du da gesprochen? Mit meinem leiblichen Vater, meinem jetzigen Freund, seiner Ex-Frau und meiner Stiefmutter. So, aber dann haben die dich immer noch ein Jahr in diesem Martyrium gelassen. Die haben mir das nicht geglaubt. Also mein Freund hat mir das geglaubt, seine Ex-Frau hat mir das auch geglaubt. Und? Aber mein leiblicher Vater und meine Stiefmutter haben es mir nicht geglaubt. Wie ist denn heute die Situation? Du bist 22. Gibt es eine Anzeige an deinen Stiefvater? Nein. Warum nicht? Weil er sehr, sehr schwer krank ist und ich finde, dann wäre auch eine gerechte Strafe kommen. Mhm. Er hat alle möglichen Krankheiten, die man sich eigentlich nur wünschen kann. Und ja. Wie ist denn heute dein Verhältnis zu deiner Mutter? Ja, eher nicht so gut. Wir telefonieren zwar, ich spreche auch ganz normal mit ihr. Glaubt sie dir denn heute, was da passiert ist? Nein. Glaubt dir denn dein leiblicher Vater heute, was passiert ist? Nein. Wer glaubt dir heute? Nur mein Freund. Das ist aber nicht dieser sehr viel ältere Mann. Doch. Doch, dem bin ich jetzt seit 9 Jahren zusammen. Der ist ja jetzt schon dann heftig über 50. Ja. Ja. Jacqueline, warst du denn schon mal bei einem Psychologen? Ich hatte einen aufgesucht, war dann auch mal da, aber diese Frau wollte mich direkt in die Klapse stecken, nur weil ich ein Reborn-Baby dabei hatte. Mein Baby quasi. Ein was für ein Baby? Ein Reborn-Baby. Was ist das? Eine Puppe, die lebensecht wie ein Baby Ach so. Aussieht. Okay, wie? Deshalb wollte die dich in die Klapse stecken? Ja. Was ist das denn für eine Psychologin gewesen? Ja, das, keine Ahnung, fragen Sie mich nicht. Das heißt, das war ein Reinfall und du bist seither nie ordentlich psychotherapeutisch behandelt worden? Nein, ich traue mich da gar nicht hin. Aber du hast ja jetzt hier bei mir angerufen und hast mir sehr offen und gut und klar alles erzählt. Ja, das kann ich auch nur, weil ich die kleine Charlene, also das Reborn-Baby, bei mir auf dem Arm habe. Sonst könnte ich das auch nicht. Mhm. Ich habe halt diese Kraft jetzt gesagt und habe gesagt, so, ich musste jetzt mit jemand drüber reden, weil es zerfrisst mich mittlerweile. Das glaube ich. Kann nicht mehr richtig arbeiten, mich nicht mehr konzentrieren. Und wenn ich mir jetzt schon die Knochen breche, dann ist es schon weit. Jacqueline, ich mache einen Vorschlag. Das ist ja weiter nicht schlimm, das ist ja Telefon und das ist genauso, wie wir beide jetzt gesprochen haben. Du legst jetzt auf und dann wirst du von meiner sehr erfahrenen Psychologin, der Magdalena, zurückgerufen. Mhm. Und mit der kannst du einfach mal so ein bisschen beraten, was zu tun nötig ist. Und die kann dir sehr gute Tipps geben. Völlig unverbindlich. Da bequatscht dich niemand, du brauchst keine Angst zu haben. Es ist ein ganz normales Gespräch, so wie wir es auch geführt haben. Kann ich noch was dazu sagen? Ja. Und zwar, ich wollte in die LVR-Klinik hier in Düren ist es halt, und wollte da halt hin. Und dann habe ich denen gefragt, weil die wollten eine Gruppentherapie, da habe ich aber drauf gesagt, das möchte ich nicht. Mhm. Und dann hat sie mich gefragt, was ein Kinderwagen ist, habe ich ihr gesagt, eine Puppe. Die hatte mich angeguckt, erstens wie so ein Auto und zweitens wurde ich abgelehnt. Gut, das besprechen wir jetzt erstmal im Hintergrund. Deine Puppe sollst du behalten, wenn die dir Kraft gibt und dir gut tut, dann ist es völlig in Ordnung, dass du die bei dir hast. Jacqueline, bitte leg auf und wir rufen dich gleich zurück. Und viel Glück und alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Auch. Tschüss. Tschüss. So, jetzt geht's weiter mit der Martina. Martina ist 50. Guten Morgen, Martina. Hallo, Domian. Hallo, Martina. Schön, dass ich dich endlich mal höre. Schön, dass du da bist. Freue mich. Herzlich willkommen. So, was ist dein Thema? Das geht darum, meine Vergangenheit. Ja, erzähl. Ich träume fast jede Nacht davon. Fast. Lässt mich nicht in Ruhe. Da ist etwas Schlimmes passiert. Ja. Wie alt warst du? Wie alt war ich? Das war in der ersten Ehe. Also... Das erste Mal. 30 Jahre ungefähr her? Nee, ich habe 89 das erste Mal geheiratet. Mhm. Mhm. War 7 Jahre verheiratet. Ja, viel Alkohol, viel Gewalt. Was ist denn konkret passiert, was dir immer wieder in den Sinn kommt? Ich träume davon, dass ich mit diesem Mann wieder zusammen bin. Horror. Und das ist für dich ein Horror. Wie lange warst du denn damals mit dem zusammen verheiratet? 7 Jahre. Insgesamt waren es 7 Jahre? Ja. Und das war eine schlimme Zeit? Das war eine schlimme Zeit. Magst du mal ein bisschen ausführlicher erzählen, was da passiert ist? Ja, also Alkohol, Schläge. Ja, versucht die Tür einzutreten, deswegen schließe ich immer hier ab. Mhm. Obwohl ich im Haus bin. Selbst die Nachbarn haben mich schon mal gefragt, warum ich, wenn ich zu Hause bin, die Tür abschließe. Du lebst jetzt alleine? Ich bin alleine, mhm. Ich habe zwar einen Freund, aber ich lebe alleine. Und schließt immer die Tür ab. Ich fühle mich dann sicherer. Also in deiner Wohnung schließt du die Tür nochmal zum Schlafzimmer ab? Nein, die Haustür. Na gut, das ist ja auch völlig okay, die abzuschließen. Die schließe ich immer ab. Das ist auch richtig so. Die sollte man immer abschließen, zur Nacht. Weil ich immer Angst habe, dass irgendjemand mir die Tür eintritt. Ja. Das ist halt alles aus der Vergangenheit. Mhm. Weil das da auch vorgekommen ist, dass er das dort mal versucht hat. Das heißt, er war Alkoholiker und hat auch heftige Gewalt dir angetan und dich geschlagen. Mhm. Wie oft hat er dich geschlagen in diesen Jahren? Kann ich gar nicht zählen. So oft? Ja. Warst du verletzt nach der einen oder anderen Attacke? Das Schlimmste war, er hat einmal so ordentlich zugeschlagen. Ich lag auf dem Boden und ja, in dem Moment habe ich, ja, es hat sich alles nur noch gedreht. Ich habe gar nicht mehr klar denken können. Da hast du gedacht, jetzt bringt er dich um. Ja, irgendwann habe ich gesagt, jetzt geht gar nichts mehr. Mhm. Hat er dich immer geschlagen, wenn er besoffen war? Ja. Und wenn er nüchtern war? Wenn er nüchtern war, kriegte er kaum Wort raus. Mhm. Da konnte man ganz normal mit ihm reden, aber sobald er Alkohol getrunken hat, war vorbei. Wie kommt es, Martina, wenn du so was Schlimmes erlebt hast in dieser Ehe, dass du 7 Jahre bei dem geblieben bist? Wegen meiner Tochter. Das, wahrscheinlich. Ja, diese Gewalt. Ich hatte auch Angst davor. Ich wusste nicht, wohin. Mhm. Die Tochter ist die gemeinsame Tochter mit diesem Mann. Ja, mit dem ersten Mann, ja. Ja. Fingen diese Gewaltattacken eigentlich schon sofort am Anfang, nachdem du ihn kennengelernt hast, an? Nein, das eben nicht. Das nach wie vielen Jahren? Nach 2 Jahren circa. Naja. Ging es langsam los. Ja. Aber ich habe nicht die Notbremse gezogen. Ich hatte Angst davor, weil ich nicht wusste, wohin soll ich. Mhm. Hat denn das Kind, als es dann ein bisschen älter wurde, ich weiß nicht, wann die Kleine geboren wurde? Die war 88 geboren. Ach so. Und ja, die hat es auch mitgekriegt. Die hat sie jetzt mitbekommen. Ich habe es hinterher teilweise verdrängt. Mhm. Und sie hat mir immer hinterher noch gesagt, weißt du noch, Mama, wie Papa mit dem Sofa, er wollte mir das Sofa auf dem Sofa in die Hand und das Sofa nach mir schmeißen. Mhm. Ich sage, das weiß ich gar nicht mehr, ich habe es verdrängt. Mhm. Das heißt, große Angst, große Todesangst hattest du immer wieder. Ja. Und warst immer in Sorge. Hat er das Kind auch geschlagen? Nein, das nicht. Mhm. Wer hat sich dann nach diesen 7 Jahren von wem getrennt? Ich. Da hast du die Kraft gefunden nach 7 Jahren? Ja. Wie kam das? Weil ich jemand anders kennengelernt hatte. Ah. Wie hat er denn dann darauf reagiert, nachdem du gesagt hast, ich will nicht mehr? Ja. Einverstanden war er nicht damit, ja. Mit dem zweiten Mann war ich auch 13 Jahre verheiratet. Aber er hat dich dann doch mehr oder weniger gehen lassen, der erste. Musste er. Mhm. Weil ich weggezogen bin. Ja. Anders ging es nicht. Und er wohnte zum Schluss ja im selben Haus. Und du hast das Kind mitgenommen und wie habt ihr das mit dem Kind geregelt? Hat das Kind den Vater noch regelmäßig gesehen dann? Er hat mir immer unterstellt, ich lasse ihm das Kind nicht sehen, ich verbiete ihm das. Und wie war es dann real? Hat das Kind den Vater gesehen? Ja, wenn es das wollte, ja. Und wollte es? Es war bei, sie war bei ihm, aber als sie wieder als sie dann wieder zurückkam, ja, da hat sie immer nur gesagt, der Papa mag ja nicht mit mir spielen, der setzt da lieber auf der Couch und trinkt sein Bier. Also war das Interesse für das Kindes dann auch immer mehr abgesunken? Ja. Ja. Mal hat er was mit ihr unternommen, aber meistens. In diesen 7 Jahren, wo du so viel Gewalt und Angst erlebt hast, wie lief denn eure Sexualität in dieser Ehe ab? Es geht. Hattet ihr denn überhaupt noch Sex? Ja, schon. Wolltest du das? Jein. Jein. Es war nicht so das, was man sich vorstellt. Oder hat er dich da zu gezwungen? Nein, das nicht. Das nicht. Aber ich war mal mit ihm in einem Zwinger, Zwingerclub nennt man sowas, glaube ich. Zwingerclub, ja. Ich hab's ihm zuliebe mitgemacht, einmal. Aber es war nicht dein Ding? Nein. Verstehe. So, Martina, jetzt nach so vielen Jahren träumst du immer wieder diese Geschichte, so wie du es gerade am Anfang beschrieben hast. Das heißt, diese Zeit ist noch so lebendig in dir. Ja. Und die hast du nicht verarbeitet. Die kriege ich nicht raus. Wie war denn eigentlich die Beziehung danach mit dem anderen Mann? Die ging 13 Jahre. War die denn für dich friedlich und schön? Am Anfang ja. Das heißt am Ende nicht? Nein. Dann ging es wieder los? Dann ging das auch los. Auch wieder mit Schlagen? Alkohol, Eifersucht. Ja. Und dann auch mal die Hand gehoben. Das heißt, du hast schon so einiges durchgemacht in deinem Leben. Bist du denn heute solo? Nein. Nein, du hast einen Freund, hast du gerade gesagt, du hast einen Freund. Und ist das mit dem Freund harmonisch? Ja. Super. Super. Ja. Gut, dann freue ich mich, dann sei dir das wirklich gegönnt nach den vielen schlimmen Dingen, die du erlebt hast. Einen besseren kann ich mir gar nicht vorstellen. Das hört sich gut an. Das ist kein Alkohol, keine Schläge. Ich habe ihn gleich gefragt. Ich sage, was hältst du von Alkohol? Muss er nicht haben. Ich sage, hast du schon mal eine Frau geschlagen? Habe ich noch nie, tue ich auch nicht, werde ich auch nie tun. Ist ein ganz lieber. Super. Martina, da freue ich mich sehr, dass du so einen netten Mann gefunden hast. Aber es muss trotzdem was passieren, damit du diese Vergangenheit aus dem Kopf kriegst. Ja, die kriege ich nicht raus. Da muss was passieren. Ich finde, da musst du irgendwas Psychotherapeutisches machen. Ja, habe ich auch schon gedacht, aber ich weiß nicht wie. Ja, das erklärt dir gleich meine Psychologin im Hintergrund, was für eine Art von Therapie für diese Vorkommnisse die beste wäre für dich. Ich rate es dir dringend zu machen, wenn du nach so vielen Jahren das immer noch im Kopf hast und dich das peinigt und bedrückt, dann solltest du etwas unternehmen. Ja, das letzte Mal was habe ich es auch wieder geträumt. Siehst du? Krieg's nicht los. Gut, Martina, dann wirst du gleich von Magdalena zurückgerufen und die klärt dich auf, was du tun könntest, wird dir auch noch die ein oder andere Adresse an die Hand geben und dann mach es, nimm's in die Hand, damit du das vom Tisch kriegst. Da muss ich ja nachher auch noch arbeiten. Heute Nacht musst du noch arbeiten? Ja. Das heißt, wir müssen dich schnell zurückrufen? Ja, aber kurz nach zwei, so kurz nach zwei. Bis dahin haben wir es geschafft. Ist noch ein bisschen Zeit, ja. Da muss ich noch los. Kurze Frage, was arbeitest du dann? Zeitungszustellerin. Ah, ja, okay. Das ist natürlich ein harter Job. Da will ich dich daher dann nicht lange aufhalten. Oder wollen wir dich nicht aufhalten. Gut, Martina, du legst bitte auf und Magdalena meldet sich so schnell sie kann. Ja, kann ich noch ein Autogramm haben? Dann sagst du Magdalena deine Anschrift. Alles klar. Viel Glück und alles Gute wünsche ich dir. Danke dir, Domian. Tschüss. Tschüss. 1:24 Uhr, freie Themennacht. 0800 220 5050 oder Mail domian@wdr.de. Heute ist Live-Sendung. Klar, morgen ist auch nochmal eine Live-Sendung und dann haben wir 2 Wochen Osterpause, nur zu eurer Info schon mal. Hier ist Aida oder Aida. Wie spreche ich es aus? Hallo Domian. Hallo. Aida war schon richtig. Aida ist richtig. Ja, ich grüße dich. Ich stutzte gerade, ich hing Aida. Ja. ich hatte deine Sendung schon vorgestern Abend gehört und da sprachst du mit einer Carmen und da hatte ich noch gedacht, naja, wenn jetzt die AIDA käme, wäre alles komplett, gell? Genau. Also, AIDA. Ja. Schön, dass du da bist und weswegen rufst du an? Ja, dass ich mal bei dir anrufe, hätte ich auch nicht gedacht. Ich gucke deine Sendung sehr gerne. Dafür erstmal ein ganz großes Kompliment. Vielen Dank. Ja, Domian, ich rufe aus dem Grund an, dass ich, ich bin eine Berufserkrankte. Mhm. Ich bin 100%ig erwerbsunfähig, 48 Jahre alt. Und seit wann schon? Seit 1999 fluguntauglich und die Anerkennung der Erwerbsunfähigkeit war rückwirkend zu 2008. Fluguntauglich, das heißt, du hast im Fluggewerbe gearbeitet? Ja, ich war 11 Jahre im Flugbetrieb. Ich war Chefstewardess bei unserer großen deutschen Airline. Ja. War mein Traumberuf. Ich wusste schon als Baby, dass ich das werden wollte. Mhm. Aber aus dem Traum wurde leider ein Albtraum. Aber wenn du 99, da warst du noch eine noch viel jüngere Frau als jetzt. Ja klar, das ist ja das Schlimme. Was ist denn da passiert? Ja, ich habe als völlig kerngesunder Mensch angefangen, mit knapp 21, also kurz vor 21, zu fliegen. Mhm. Und nach 2 Jahren, knapp nachdem ich am Fliegen war, wurde ich immer häufiger krank. Und ich wusste nicht, was mit mir passierte. Also die Abstände bis zur Krankheit wurden immer kürzer. Was waren das für Krankheiten? Ja, ich wusste es damals nicht. Es zeigte sich wie Grippe, Erkältungen, Nasennebenhöhlenentzündungen, Nieren-, Beckenentzündungen, Mandelentzündungen, Lungenentzündungen. Es war alles dabei, was du dir denken kannst. Würde man vielleicht zum ersten Moment denken, naja, sie hat mit vielen Menschen zu tun, kriegt viele Bakterien und Viren ab. Genau. Aber das war nicht der Grund. Nein, leider war das nicht der Grund. Also ich bin dadurch immer wieder fliegen gegangen. Klar, war mein Traumberuf, ich hätte nie an was Schlimmes gedacht. Und ja, und in 1997 bin ich viel in den Tropen auch unterwegs gewesen, durch meine Sprachen. Ich bin gebürtige halb Portugiesin und halb Spanierin. Und wir waren eine 18-Mann-Crew nach Venezuela, nach Caracas. Und nach diesem Flug waren 2/3 von uns total krank. Also es ging gar nichts mehr. Von ganz, ganz starken, krampfartigen Kopfschmerzen bis hin zu Übelkeit, Schwindel. Da war alles dabei. Ja. Und wir haben dann auch noch nichts vermutet. Wir dachten, naja, okay, vielleicht irgendwas Tropenmäßiges. Ich zum Beispiel kam dann auch auf Quarantänestationen und man hat dann Monate und Jahre lang mich absolut fehldiagnostiziert und fehluntersucht und in diversesten Kliniken eingewiesen und operiert. Jeder suchte nach allem, bloß nicht nach Vergiftungen. Aha. Ja. Und das also du bist in der Tat jahrelang fehlbehandelt worden. Genau. Und die Ursache sind Vergiftungen? Ja, alles ganz, ganz eindeutig nachgewiesen. Die Vergiftung? Ja, durch Nervengifte. Durch Nervengifte und die sind im Flugzeug oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also ich sag mal so, die Eintragwege, die sind sehr verschieden. Auf der einen Seite hat man schwer toxische Nervengifte, die über die Triebwerke direkt in die Kabinenluft gelangen. Das nennt sich die sogenannte Zapfluft. Auf der anderen Seite wird in verschiedensten Flughäfen vor Landung werden Pestizide gesprüht. Dann werden Flugzeuge immer regelmäßig mit Pestiziden ausgesprüht, auch schon in der Werft. Und wir wussten das alles gar nicht, ja. Also ich kannte auch die Gefahren eben einfach nicht. Das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst, was du gerade sagst, dass die Flugzeuge ausgesprüht werden. Ja, ja, regelmäßig. Damit nichts übertragen wird von Land zu Land wahrscheinlich. Ja, es heißt dann eben, ne, Dekontamination und so weiter. Aber die Menschen atmen dann fette Lungenzüge von diesem Gift ein. Das ist das Drama da dran, Domian. Und was mich im Endeffekt, du kannst sagen, mein ganzes Leben wurde damit ruiniert, ja. Aber wenn das so ist und bei allen Flugzeugen so ist, dann müsste das doch eine weit verbreitete Erkrankung bei dem gesamten Flugpersonal sein. Domian, das ist es auch. Das ist es auch. Und warum hört man da so nichts von? Weil es eine Riesenindustrie ist. Mir hat der Leiter des Flugmedizinischen Dienstes damals schon in 99 hat mir Akten gezeigt, einen Raum voll und hat gesagt, ich wäre nicht die Einzige. Als ich ihn fragte, warum er die Diagnose, die da schon bekannt war, nicht offen schreibt, als Entlassungsgrund sozusagen, Er hatte nur geschrieben, rheumatoides Erkrankungsbild unklarer Genese. Mhm. Da meinte er, Mädchen, ich solle bedenken, wer sein Brötchengeber ist, und zeigte mir einen Aktenberg und meinte, das sind rund 3000 Kollegen von dir, denen es genauso geht. Aber was soll ich denn machen? Bedenke, wer mein Brötchengeber ist. Ja. Aber wenn ihr 3000 oder noch sogar noch im Laufe der Jahre noch viel mehr geworden seid, dann müsstet ihr doch in irgendeiner Form einen Schadensersatzanspruch anmelden können. An welche Fluggesellschaft auch immer. Das betrifft denn ja alle Fluggesellschaften. Also im Endeffekt, es gibt einen Flieger heutzutage, das ist die Boeing 787. Die wird nicht mit Zapfluft betrieben. Da hat man wenigstens die Organophosphate in Form von TCP nicht. Ja, aber alle anderen, man geht heute von weit über 100 Stoffen an Bord eines Flugzeuges aus, also giftigen Stoffen. Man sollte eigentlich meinen, so als Laie, dass man das alles super sauber filtern kann und dass da perfekte Luft ist. Ja. Aber wenn du es so sagst, dann müssen ja wirklich noch jetzt fast Generationen heran entstanden sein, die genauso erkrankt sind wie du. Lieber Domian, das ist das eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich dich anrufe. Der Hauptgrund ist gar nicht meine persönliche Situation, sondern der Hauptgrund ist, weißt du, mir haben damals die Ärzte gesagt, sie sitzen bald im Rollstuhl, ich konnte nicht mehr richtig gehen, nicht mehr sprechen. Ich habe eigentlich nur noch meinen Tod kommen sehen und ich habe es wie ein Wunder echt überlebt, weil ich viel, viel Glück hatte. Wie geht es dir denn gesundheitlich heute? Beschissen. Dennoch beschissen? Ja, weil... Aber du sitzt nicht im Rollstuhl? Ich sitze nicht im Rollstuhl. Ich habe sehr viele Entgiftungs- und Aufbaumaßnahmen gemacht. Mhm. Aber du musst dir das so vorstellen, diese Gifte haben komplett meinen ganzen Organismus angegriffen. Mhm. Und dadurch, also die Gene, alles ist kaputt heutzutage. Und ich habe eine toxische Enzephalopathie, eine Polyneuropathie. Ich hatte mehrfach schon Zellentartung. Ich habe jeden Tag extremste Schmerzen, weil ich nicht mehr in der Lage bin, der Entgiftungsstoffwechsel ist dadurch zusammengebrochen. Gibt es denn eine Rente von der Firma? Oder? Nein, also das ist das Drama zu der Frage, die du gerade sagst, es müsste so viele geben. Ich bin Anlaufstelle für Betroffene, für Piloten, für Flugbegleiter, für Passagiere. Jeden Tag habe ich diese Schicksale am Telefon. Und wenn du dann mitkriegst, wie ich, was wie damit umgegangen wird, es ist so menschenverachtend. Die BG lehnt prinzipiell ab, also die Berufsgenossenschaft, ja. Die Airlines tun so, als ob sie nichts davon wüssten, ja, zahlen befangene Studien, um immer wieder zu deklarieren, wie sauber die Luft ist. Mhm. Ich musste 8 Jahre klagen, um meine Erwerbsminderung alleine anerkannt zu bekommen. Aber die ist anerkannt jetzt. Ja, klar. Man wollte mich immer in psychiatrische Kliniken einweisen, ja. Mhm. Und immer darstellen, so als ob das alles gar nicht wahr ist, aber unzählige Gutachter haben es bestätigt. Und ich kriege das alles bei ganz jungen Menschen, so wie mir damals, fast täglich mit. Hast du dich denn mal, also hier, das ist ja nur eine Sendung, wo man subjektiv seine Sichtweise äußern kann. Die Lufthansa oder wer auch immer würde jetzt eine ganz andere Position wahrscheinlich hier vertreten. Ja, klar. Hast du dich denn mal an die Kollegen gewandt, die das recherchieren und die beide Stimmen einsammeln, Fernsehkollegen, Radio, Zeitung? Ich war selber für die journalistische Arbeit unter anderem von der größten Fluggewerkschaft tätig, auch für die Berufspolitik. Ich war bis vorletztes Jahr die Gesundheitsberaterin für die Gewerkschaft. Ich habe also nie aufgehört, mich zu engagieren, auch für andere, in der Hoffnung, dass sich irgendwann mal was ändert. Was sagt die Gewerkschaft denn dazu? Ja, die Gewerkschaften, ich meine, wir haben damals, ich war Mitinitiatorin einer Gruppe, nennt sich AG Gesundheit. Und wir haben auf allen Ebenen gekämpft, gell? Also politisch und eben auch, dadurch kam es überhaupt, dass Kollegen, Betroffene sich an mich wandten. Mhm. Nur ich bin extern, ich bin nicht intern, weißt du, ich kann frei reden. Und das heißt, wenn die Fluggesellschaften, wie gesagt, es betrifft ja dann alle Fluggesellschaften. So ist es. Wenn die sehr, sehr offensiv damit umgehen würden, würde das für die wahrscheinlich eine riesen Kostenwelle in Gang setzen und einen Image-Schaden verursachen. Genau, wobei ich ehrlich gesagt, Domian, du hast da vollkommen recht, aber ich verstehe es nicht wirklich, weil es kleine Hilfen, kleine Maßnahmen würden schon helfen. Mhm. Als Beispiel, du weißt, es gibt die Spucktüten in den Sitzen. Mhm. Und ich habe immer vorgeschlagen, dann sollen sie doch bitte wenigstens Atemmasken da reinmachen. Mhm. Weißt du, so Notfallmasken. Mhm. Das kostet nicht die Welt. Und es wäre wenigstens, weißt du, wenn, denn das Problem ist, wenn etwas passiert, ja, mhm. haben die Passagiere gar keinen Schutz. Also mhm. wenn zum Beispiel die Konzentration mit Qualm, Rauch, Fumen nennt sich das unter anderem, sich erhöht, ein Baby hat überhaupt keinen Schutz und Passagiere auch nicht, ja. Mhm. Also man tut einfach gar nichts und da fehlt mir auch absolut das Verständnis, ja. Lass uns doch noch kurz über dich sprechen, Aida. Ja, bitte. Das heißt, gesundheitlich ist es alles sehr heikel, wie du es gerade beschrieben hast. Schlimm, ja. Es gibt keine Hoffnung auf komplette Genesung. Nein, unmöglich. Das Thema ist vom Tisch. Ja. Wie lebst du, von was lebst du heute? Ja, ich bin ja, wie gesagt, Rentnerin und das war auch mit das Thema, was ich mit dir ansprechen wollte, weil es ist so, wenn du als Vergiftungspatientin in diesem System regelrecht erkrankst, das nennt sich dann Umwelterkrankung, mhm. ja, offiziell. Mhm. Ne? Und die Leistungen, diagnostisch und therapeutisch für Umwelterkrankte, wurden restlos gestrichen aus den Leistungskatalogen. Das mhm. Drama ist, ich habe zwar meine Rente, aber alleine durch meine Krankheit entstehen mir pro Monat 500 bis 800 € Kosten mhm. und die Vergiftungsfolgen schreiten immer weiter voran, ja, und ich kriege nichts bezahlt, gar mhm. nichts, ja, nichts. Also, Aida, wir können das jetzt nur in so einem Kleingespräch anreißen, mhm. ja. Wir können das nicht vertiefen und ja. schon gar nicht objektiv darstellen, ja, aber ja, es geht ja darum, dass du deine Sichtweise mal ja. erzählt hast. Ja, klar. Das finde ich in der Tat ja sehr interessant, weil ich das so in dem Ausmaß war mir das überhaupt nicht bewusst. Aha. Ich habe schon gehört, immer wieder mal, dass das aufgrund der Strahlen, mhm. der Weltraumstrahlen, das mhm. Personal eher an Krebs erkrankt, mhm. als Menschen, die auf dem Boden leben. Aber mhm. dieses hatte ich so nicht gehört. Ja, das habe ich befürchtet. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt mal alles so stehen, wie du es gesagt ja. hast, als deine persönliche Meinungsäußerung. Und mhm. ich danke dir, dass du es mal zum Thema gemacht hast. Mhm. Vielleicht meldet sich ja vielleicht der eine oder andere, der auch im Flugdienst gearbeitet hat mhm. oder noch arbeitet, auch mal hier zu Wort. Das würde mich sehr interessieren. Ich hoffe sehr, weil es gibt auch viele Piloten mit dieser Problematik. Das glaube ich, ja. Ja, und ich hoffe einfach auch, dass Patienten mit diesen Erkrankungen nicht weiterhin, weißt du, ich meine, meines Erachtens nach werden wir behandelt wie Aussätzige. Mhm. Wirklich, Domian, das ist das Schlimmste. Weil ich beispielsweise kann ohne Atemmaske keinerlei Chemikalien mehr vertragen, mhm. keine Duftstoffe. Ich kann mhm. am normalen Alltag nicht mehr teilnehmen. Das heißt, uns sieht und hört niemand. Ja. Aber uns gibt es. Euch gibt es. Ja. Und wir haben mit dir gesprochen. Das freut mich sehr. Und ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Lieben Dank, und, lieben Dank. Ja, alles Gute auf dass es nicht noch schlimmer wird. Auf jeden Fall. Das ja, wünsche ich dir. Ich bin eine Optimistin. Deswegen habe ich es auch so lange gepackt. Auch dir, Domian, alles, Dankeschön. Alles Liebe und Gute. Und vielen Dank. Ich finde dich klasse. Dankeschön. Tschüss, Aida. Ciao. Danke, tschüss. Und hier ist Gabriele, 66. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Gabriele. Guten Morgen, Jürgen. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist Vereinsamung im Alter. Und das macht mir sehr viel Angst. Du lebst ohne... Ich lebe alleine. Du lebst alleine und wie lange lebst du schon alleine? Seit 10 Jahren. Ja. Und mein Ex hat sich nach 18 Jahren eine Jüngere genommen, das klassische ja, mhm. Modell. Und somit durfte ich gehen und Hast du Kinder? Nein. Nein. Nein, meine beste Freundin ist letztes Jahr auch verstorben, mhm. leider, mit der ich sehr viel unternommen habe. Bezieht sich die Einsamkeit, ist das eine grundsätzliche Einsamkeit oder hast du nur eine große Sehnsucht nach einer Partnerschaft? Beides. Beides, also es geht auch um Freundschaft. Ja, ja. Wie groß ist denn so dein Umfeld, mit denen du, also wie viele nähere Leute hast du noch um dich herum? Eine Mitbewohnerin im Haus mhm. und ansonsten niemand mehr. Unser ganzer Bekanntenkreis hat sich auf die Seite meines Ex gewandt. Oh je, das ist natürlich schlimm, da bricht dann die ganze Welt weg. Ja. Ja. Weil er halt sehr vermögend ist und ich jetzt nicht mehr, ist mhm. ja klar. Mhm. Und ich bekomme ja Rente mhm. und habe mein Leben lang gearbeitet. Die Rente ist natürlich auch nicht sehr hoch. Aber du kommst zurecht, so einigermaßen? Ja, ich komme. Ich habe Gott sei Dank vorgesorgt mit Lebensversicherungen. Also finanziell geht es mir gut, das ist nicht das Thema. Ja. So, jetzt würdest du würdest gerne einen Partner kennenlernen. Ja. Wie versuchst du, Männer kennenzulernen? Ich bin nicht die Frau, die abends um die Häuser zieht. Oder Lokale besucht, das kann ich nicht. Ich habe es ein paar Mal probiert. Das ist für mich eine Katastrophe. Es sind nur Pärchen unterwegs. Mhm. Und mein Problem ist halt mein Alter, obwohl ich jünger aussehe, ohne Angabe. Mhm. Es ist sehr, sehr schwierig. Ich bin in 6 verschiedenen Single-Portals angemeldet, mit Fotos, mit Beschreibungen. Also im Internet bist du schon aktiv? Ja. Und geht da schon mal der ein oder andere Kerl ins Netz und meldet sich bei dir? Ja, ich habe mich auch mit 8 Herren getroffen in den letzten 2 Jahren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das geht nur in die eine Richtung und das ist nicht das, was ich möchte. Das heißt, die wollen nur Sex und das war's? Ja. Die sind gar nicht interessiert an einer ernsthaften Beziehung? Nein. Schreibst du das denn in dein Profil rein, dass du... Ich habe ganz prononciert, wirklich deutlich reingeschrieben, dass ich einen niveauvollen Partner suche und kein Abenteuer und. Ich habe es nochmal aufgefrischt und. Jetzt klickt mich gar keiner mehr an. In welchem Alter waren die Männer, mit denen du Kontakt hattest? 65, 63. Mhm. Ja, heute schrieb einer mit 42 und da wusste ich sowieso gleich, wie es weitergehen würde. Ach, du meinst, wenn ein junger Mann, da geht es dann wirklich nur um Sex? Ja, ja. Weil der gerne mit älteren Frauen was hätte und dann... Ja, ich habe mich dann auch mit ihm unterhalten. Die kann man ja dann anklicken und schreiben. Mhm. Und der kam gleich zu Potte und Ich glaube, Gabriele, das ist ein ganz großes Problem für viele, viele, viele Menschen so in deinem Alter und aufwärts. Denn, ganz, ganz denn schlimm. Die Luft wird dünner. Ja. Es ist, wenn man jung ist, gibt es viel mehr Möglichkeiten in Clubs, in Bars, in Diskotheken und irgendwie auf die Pirsch zu gehen. Ja. Das kann man nicht mehr, wenn man älter ist. Und das Angebot ist einfach auch nicht da. Nee. Und das macht mich so traurig. Ja. Ich sage ja auch immer so, wenn wir über dieses Thema sprechen, den Leuten, wenn das schon mit dem Internet nicht klappt, dann sucht euch doch ein Hobby oder ein Ehrenamt, wo ihr in Kontakt mit vielen anderen Leuten kommt. Ja, das habe ich schon gemacht. Was hast du gemacht genau, konkret? Ich bin bei uns, das hat mich eine Bekannte drauf hingewiesen, ich soll mich doch bei der Tafel melden und sozialen Dienst annehmen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zu nah am Wasser gebaut, Domian. Das setzt mir so zu, das Elend der Menschen. Ich helfe gerne. Ich habe Klamotten abgegeben und. Gut, es könnte, wenn du das nicht kannst, könntest du ja auch in einen Sportverein gehen oder in einen großen Chor gehen oder sowas. Ja, es ist wahnsinnig schwierig, glaub es mir. Ich weiß das, ich sag's auch nicht leichtfertig, aber es sind nur so Ideen. Ja. Denn letztendlich, es wird dir niemand in deine Wohnung reinschneien. Das weiß ich, ne? Deswegen habe ich ja schon so viele Initiativen. Letztendlich kann man nur baggern, sonst... Ja, klar, ich weiß, dass niemand zu mir an die Tür kommt und läutet und sagt Hello again. Und vielleicht muss man auch irgendwie so eine Position hinbekommen, dass man eine Gelassenheit kriegt nach dem Motto, naja, wenn es passiert, freue ich mich sehr, aber mein Leben stürzt auch nicht zusammen, wenn ich keinen finde. Nein, die Situation habe ich, also die Einstellung habe ich. Mhm. Aber ich merke halt einfach, dass die Menschen, ja, die sprechen ja gar nicht mehr miteinander. Mhm. Die gucken ja nur in ihr blödes Smartphone und tippen an ihrem Handy rum oder sitzen zu Hause vorm PC. Es ist sehr, sehr schwierig. Um Freundschaften aufzubauen, ich weiß nicht, ob du, bist du kirchlich engagiert oder eingebunden? Nein. Nee, okay. Nein. Also Gemeinden sind natürlich auch mal eine gute Möglichkeit, Leute kennenzulernen, mit denen was zu machen. Mhm. Oder Wandervereine oder, weißt du, es gibt ja so viele Sachen in Deutschland, wo Menschen sich zusammentun. Ja. Ich würde diesen Weg gehen. Ich würde mir irgendein Gebiet raussuchen, was mich interessiert, an deiner Stelle. Nichts Gezwungenes, aber das muss dir auch Spaß machen. Muss mir ja Freude machen, genau. Und dann würde ich einfach loslegen. Ja, okay. Und wenn du finanziell auch relativ gut dastehst, kannst du ja auch mal auf Reisen gehen. Ja, also das mache ich zweimal im Jahr. Okay. Ich fliege zweimal im Jahr in Urlaub. Ja. Ja, was auch nicht schön ist. Ja, aber da könntest du dich vielleicht auch in so Gruppen, in eine Gruppenreise einbuchen. Dass du, ich weiß, dann sind wahrscheinlich auch wieder Pärchen dabei und. Ja, Robinson Club, Altjahr, ja, da habe ich alles hinter mir, Domian. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja. Aber Gabriele, letztendlich Quintessenz, man muss immer wieder versuchen, neue Wege zu finden. Mach ich ja, ne? Deswegen habe ich dich ja auch angerufen, habe ich da jetzt probiere es mal bei Domian, vielleicht hat der eine Idee. Und ich will dich ermutigen, das auf jeden Fall weiterzumachen. Ja, okay. Und du weißt ja, wenn du unsere Sendung kennst, wie oft ich hier schon Gespräche geführt habe mit Leuten, die noch wesentlich älter waren und dann plötzlich wirklich die ganz große Liebe kommt und die quietschen vor Vergnügen wie ganz junge Dinger. Das ist ja immer Domian, wunderbar. Träum mal schön weiter. Okay. Ich wünsche es dir auf jeden Fall von Herzen. Gut. Danke für alles das Liebe. Nette Gespräch. Alles Liebe, Gabriele. Okay, tschüss. Tschüss. Ciao. Alles Liebe dir. Tschüss. Tschüss. Hier ist um 1.45 Uhr Alfred. Guten Morgen, Alfred. Guten Morgen, Jürgen. 66 bist du. Ja. Bist du krank? Nein. Ich habe meine Frau verloren am Mittwochabend. Ach du hier, und ich begrüße dich jetzt hier gerade so fröhlich. Entschuldige bitte. Ja. Am Mittwochabend ist es passiert. Ja, um 20 Uhr. In dieser Woche. An was ist deine Frau gestorben? Vor der Wand, Herzinfarkt, Hinterwand, Herzinfarkt, Lungenentzündung und Brustkrebs. Lungenentzündung und Brustkrebs. Das heißt, sie war schon etwas länger schwer erkrankt. Gar nicht, keiner wusste noch was. Bitte? Keiner wusste was. Man wusste nicht, dass sie Lungenkrebs hatte? Nein, kein Mensch. Nur nicht mal der Arzt wusste das. Die ist regelmäßig zum Zuckertest gegangen, alles. Und jetzt auf einmal das. Was ist denn genau am Mittwochabend passiert? Am Mittwochmittag habe ich sie ins Krankenhaus gebracht. Da ging es ihr nicht gut? Nein, die war apathisch geworden. Mhm. Und dann habe ich sie in Steele im Krankenhaus gebracht. Mhm. Und von dort aus hatte man zu mir gesagt, sie hätte einen Herzinfarkt, sie müsste verlegt werden zwar in der gleichen Klinik, nur im anderen Ort, weil sie hatten da keinen Herzdingsbums da gehabt. Da ist dann mit Blaulicht und Martinshorn dahin gebracht worden. Dann habe ich gefragt, ob mein Sohn mitfahren durfte, weil ich auch noch mich um den Enkel kümmern musste und um meine Schwiegertochter. Die habe ich dann abgeholt und dann bin ich wieder zum Krankenhaus hingefahren und dann haben wir da gewartet und dann hatte der Arzt gesagt, wir können im Moment nichts machen. Sie hätten das so weit freigelegt, sie kämen auf die Intensivstation und wir müssten warten. Dann haben wir gewartet, dann sagte mein Sohn, er fährt nach Hause und holt Sachen für die Mama. Ne? Ja, ja. Jetzt sagte ich, dann macht das. Was sollte denn auch noch da rumstehen? Ne? Und ich bin da gewartet und dann nach einer Dreiviertelstunde habe ich da mal angestellt und dann sagte man zu mir, noch 10 Minuten. Das hat eine halbe Stunde gedauert und dann habe ich immer noch keinen gekriegt. In der Zwischenzeit ist mein Sohn dann wiedergekommen, dann haben wir uns in die Cafeteria getroffen, da sagte er, was war die Mama gewesen? Ich sage, ich komme nicht rein, sage ich. Ne? Ich sage, ich weiß nicht, was da los ist. Und dann sagt er, ach, sagt er, wir hinterlassen die Telefonnummer, sagt er, dann können Sie uns anrufen. Ich sage, brauchst du gar nicht hingesetzt, du kommst gar nicht da rein. Und er kam dann rein, konnte dann die Mama kurz sehen. Ne? War die Mutter, da, also deine Frau da noch ansprechbar? Nein, die wie ein Strach war das gewesen. Also er hat die Mutter gesehen und... gesehen haben wir sie, ja. Und wie ging es dann weiter? Und dann haben sie gesagt, wir könnten kurz nach Hause fahren und das andere so erledigen. Und dann haben wir dann getan. Und dann sind wir nochmal dahin gefahren und dann haben wir da angestellt. Dann kam die Ärztin raus und dann hat sie uns das erzählt und sagte, wir mussten die reanimieren. Da hat sie erzählt, die Ärztin, dass deine Frau Lungenkrebs hat. Ja. Und ihr wusstet... Nicht Lungenkrebs, Brustkrebs. Brustkrebs. Und das wusstet ihr vorher nicht? Nein, keiner. Und war und auch noch ein Herzinfarkt dazu? Ja. Ja. Und die Lungenentzündung, ne? Und Lungenentzündung, so war es, ja. So, und wie lange hat dann deine Frau noch gelebt? Moment, wie spät war das? Das war ungefähr 5 Uhr, ja, bis 8 Uhr dann. Das ist ja ungeheuerlich, dass das so schnell dann ging. Ja, man hat sie in dem künstlichen Koma gelegt, ne? Ja. Und dann durften wir, wir waren eine ganze Zeit dann bei ihr gewesen, haben ihr dann die Wange gestreichelt, wir haben ihr die Hand gehalten. Mhm. Also, sagte, wir können ruhig mit ihr reden, sie versteht uns, hat sie gesagt. Mhm. Mhm. Und dann habe ich ihr erzählt, was wir noch alles vorhaben und den ganzen Kram. Mhm. Und dann warst du dabei, wart ihr dabei, als dann deine Frau... wir mussten uns ja wieder um den Enkel noch kümmern, um den ganzen Kram. Achso, das heißt um 8 und Uhr... Und den anderen Sohn musste ich auch noch abholen wieder. Mhm. Das heißt, du warst dann nicht dabei, als sie gestorben ist? Nein, und dann hat sie gesagt, wir können ruhig nach Hause fahren. Und sie sagte, wenn wir nicht anrufen, ist alles in Ordnung, ne? Mhm. Mhm. Dann wurde es 8 Uhr, viel nach 8 Uhr, denke ich. Da tut sich nichts, ne? Mhm. Und dann hat mein Sohn, dann haben sie mich nicht angerufen, sondern meinen ältesten Sohn, der kam dann mit meiner Schwiegertochter, die haben ja bei mir Alarm gestellt. Ich denke, was ist denn jetzt los, ne? Mhm. Wer schält denn so blöde, ne? Und dann drücke ich die Tür auf, da kommt meine Schwiegertochter rein und sagt, Papa, sagt sie, die Mama ist tot. Mhm. Ich sagte, darf nicht wahr sein. Mhm. Sagt sie, zieh dir die Schuhe an, sagt sie, wir müssen zum Krankenhaus. Dann seid ihr da hingefahren und du hast sie noch gesehen? Ja, wir haben sie noch gesehen. Mhm. Wie war das für dich, als du sie gesehen hast? Das war so, ich habe mich zu ihr gesagt, warum lässt du mich im Stich? Mhm. Die ist 10 Jahre jünger wie ich. Mhm. 56? Ja. Mhm. Ihr habt gemeinsame Kinder, von denen du gerade gesprochen hast, ja. Ja. Wie gehen die Kinder jetzt mit dem plötzlichen Schicksalsschlag um? Ja, der Älteste, der hat eine kolossale Beziehung zu ihr gehabt, ne? Mhm. Dem geht's sehr, sehr schwer. Und der Jüngere, der vermisst seine Mutter jetzt auch, ne? Mhm. Aber nicht so sehr wie der Älteste, ne? Wie lange warst du mit deiner Frau zusammen, Alfred? 38 Jahre. 38 Jahre. War es eine gute Ehe? Sehr gute Ehe. Wir hatten zwar auch Höhen und Tiefen gehabt, mhm. wie in jeder Ehe, ne? Mhm. Aber so, dass wir uns mit Gegenständen geschlagen hätten oder so, kam bei uns nie vor. Umso schlimmer ist natürlich so ein Schicksalsschlag und dann so plötzlich und unerwartet. Ja. Hast du eine Erklärung im Nachhinein, dass sie das persönlich auch gar nicht gemerkt hat, dass sie schon so erkrankt war? Nein, keine Ahnung. Ich sag ja natürlich, ich war heute beim Arzt gewesen, ne? Mhm. Also bei unserem Hausarzt habe ich ihm gesprochen, der ist auch von allen Wolken gefallen. Mhm. Wir haben sie untersucht und so weiter, worauf sie dann behandelt worden ist. Mhm. Aber gesagt hat sie niemand. Das heißt, du konntest dich eigentlich jetzt gar nicht richtig von deiner Frau verabschieden. Nein, so nicht, aber dafür habe ich sie durch den Bestatter aufbahren lassen. Ne? Ja, sie ist bei einem Bestatter aufgebahrt. Nein, in der Leichenhalle bei uns. In der Leichenhalle, mhm. Ja. Und das heißt aufgebahrt im offenen Sarg? Im offenen Sarg. Und bist du schon dort gewesen oder wirst... Nee, heute Nachmittag ist sie vom Krankenhaus zur Leichenhalle gekommen. Mhm. Morgen früh um 11 Uhr treffen wir uns dort alle. Die Familie und Angehörige? Ja, mhm. Und Bekannte kommen noch und weil wir uns eine Gruft aussuchen können, ne? Mhm. Und ihr geht aber dann auch in die Leichenhalle und verabschiedet euch nochmal von ihr. Ja. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Das ist ein schwerer Gang, aber ich finde gut, dass ihr das macht. Ne, und durch den Bestatter, da geht es auch die Ostertage kommen, haben wir den Termin für Donnerstag gekriegt. Verstehe. Donnerstag um 11 Uhr ist dann die Beisetzung. Mhm. Hast du mit deiner Frau mal so über das Ende und den Tod gesprochen? Ja. Was war ihre Meinung dazu? Wie soll ich sagen, sie hat Angst gehabt vom Sterben. Mhm. Und da ich in früheren Zeiten Verbrennungen hatte, vom Zeh bis zum Schädel oben, wusste ich, wie der Tod ist. Mhm. Mhm. Und da habe ich gesagt, du brauchst ja keine Angst vorhaben. Ich sage, bis die Zeit mal, bei dir kommt. Ich sage, da dauert das noch eine Zeit. Ich sage, guck mal, ich bin 10 Jahre älter, ich gehe bestimmt eher wie du. Mhm. Nein? Weißt du, Alfred, es ist ein ganz großes Unglück und da gibt es auch gar nichts jetzt irgendwie zu relativieren. Aber ein Gedanke kommt mir gerade. Deine Frau hatte einen schnellen und gnädigen Tod. Ja, das hat sie gehabt. Das muss man sagen. Sie hat tut so viel vorgenommen. Mhm. Glaubst du an ein Weiterleben danach, an ein Weiterleben nach dem Tod? Dumme, ja, nein. Hat sie daran geglaubt? Weiß ich nicht. Mhm. Da haben wir nicht drüber gesprochen. Mhm. Weil ich habe selbst Bestattungen gemacht. Mhm. Mhm. Ich habe selbst Löcher ausgehoben. Mhm. Früher mal. Früher mal. Mhm. Und ich habe eine Garten- und Landschaftsbaufirma gehabt. Ach so, okay, dann bist du ja Fachmann gewesen in der Richtung. Ich habe selbst Löcher ausgehoben. Mhm. Was man gefunden hat da drin, das war nicht viel. Mhm. Was soll davon weiterleben? Mhm. Naja, der Körper nicht, aber wenn dann... Nee, der Körper nicht, aber... Das Seelisches. Ja, nu, wo soll das hin? Mhm. Alfred, es tut mir sehr leid, dass du deine Frau verloren hast, vor allen Dingen unter diesen Umständen. Das ist ein großer Schmerz und an dem wirst du auch noch lange tragen. Der Schmerz ist nur das. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Aber Alfred, versuche im Sinne deiner geliebten Frau weiter zu leben. Dass du jetzt traurig bist und verzweifelt, das ist völlig in Ordnung und das soll dir auch niemand ausreden. Aber ich hab mal zu ihr gesagt, wenn du vor mir gehst, komme ich hinterher. Das hätte sie nicht gewollt, da bin ich sicher. Außerdem hast du... Jetzt haben meine Kinder Angst, ich würde was antun. Nein, das darfst du nicht machen, Alfred. Das würde deine Frau nicht wollen. Ich kenne sie nicht, aber ich bin mir sicher, dass sie es nicht würde wollen. Außerdem habt ihr ja eure Kinder und du hast deine Enkel. Das darfst du den Kindern und Enkeln nicht antun. In deinem jetzigen Schmerz verstehe ich das, dass du so denkst. Da denken wahrscheinlich sehr viele Menschen dran. Du musst jetzt durch die schwere Zeit durch. Du hast den Trost deiner Familie und deiner Kinder und deiner Enkel. Das ist schon sehr viel wert. Du bist nicht alleine. Und dann versuche im Sinne deiner Frau weiterzuleben. Jürg, ich gucke deine Sendung schon seit der ersten Sendung, die du gemacht hast. Mhm. Jeden Abend. Ja. Warum hörst du auf? Ja, es ist ja jetzt noch eine ganze Weile hin. Noch. Ja, aber trotzdem. Guck mal, es gibt viele Menschen, die so sind wie ich im Moment jetzt. Mhm. Wo sollen die sich dann noch Trost herholen? Alfred, noch eine Frage zu der Beerdigung. Habt ihr etwas Besonderes vor? Wollt ihr eine besondere Musik spielen oder habt ihr etwas? Ja, aber bitte lach jetzt nicht. Und zwar sind zwei Kirchenlieder da. Mhm. Und einmal wird gespielt 7 Fässer Wein. Mhm. Mhm. Ja, dann ist, Mochte sie das gern, das Lied? Nein, bei diesem Lied haben wir uns kennengelernt. Ach, na klar, da muss das gespielt werden. Von Roland Kaiser, ne? Ja, an dem Tag haben wir uns kennengelernt, wo das gespielt wurde. Mhm. Da haben wir in der Eisdiele gesessen, ne? Mhm. Und da wurde das Lied gespielt. Ich finde das eine sehr gute Idee, das bei der Beerdigung zu spielen. Viele sagen zu mir, ich könnte das nicht machen. Warum nicht? Ja, ich weiß es nicht. Ich finde, man kann alles machen, wenn es mit dem Herzen übereinstimmt. Wir haben ja auch keinen Pastor dabei. Mhm. Wer wird denn dann die Trauerrede halten? Ein Pater. Mhm. Den kennt ihr schon? Mein Sohn kennt den, mein Sohn arbeitet im Altenheim und dadurch kennt er den. Ah, okay. Dann wird der Pater sich mit euch unterhalten und entsprechende Informationen auch sammeln und dann hoffen wir, dass er eine schöne Rede hat. Da haben wir am Montag... Mittag habe ich da ein Gespräch. Mhm. Ich finde es völlig in Ordnung mit der Musik, Alfred. Das war wahrscheinlich deine Idee, dass du das gerne hören wolltest. Ja, sonst haben wir uns mal kennengelernt. Mhm. Damit habe ich gesagt, will ich auch mit der Mama abschließen. Mhm. Habt ihr euch bei einer Tanzveranstaltung kennengelernt? Nein, im Eiscafé. Ach, im Eiscafé. Moment, kennengelernt haben wir uns über CB-Funk. Ach so. Wart ihr beide Hobbyfunker? Vielmehr er die Schwiegereltern. Ach so, ah ja, ja. Und dann im Eiscafé lief die Musik. Im Eiscafé lief die Musik. Ich verstehe. Wir haben uns über CB-Funk kennengelernt. Alfred, viel Kraft für Donnerstag. Danke. Viel, viel Kraft. Und ich biete dir sehr gerne an, dass dich jetzt auch nochmal meine Psychologin anruft. Dann bist du nicht so ganz alleine. Ja, gut. Machen wir, dann wird die Magdalena sich gleich bei dir melden. Gut, also muss ich jetzt auflegen. Du legst bitte auf und ich wünsche dir sehr viel Zuversicht und Kraft, lieber. Danke. Lieber Alfred, alles Gute. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik Daniel Paulmann. Morgen sind wir auch nochmal da, live. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch mit einer freien Themennacht. Und wie immer könnt ihr ab 0 Uhr unter unserer bekannten Nummer anrufen. Und dann sind wir 2 Wochen im Osterurlaub. Aber ich freue mich auf morgen. Wie gesagt, 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht, bis morgen.